Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Folge geht es um Konfliktmanagement und Mediation mit besonderem Fokus auf Schule, Schulsozialarbeit und der Kinder- und Jugendhilfe. Mein Name ist Toni und ich moderiere heute die Runde. Bei mir sind zwei Expertinnen, Dani und Lisa, die viel Erfahrung in diesem Bereich mitbringen. Gemeinsam wollen wir beleuchten, was Konflikte eigentlich sind, welche Formen sie annehmen können und wie wir im schulischen und sozialpädagogischen Alltag konstruktiv damit umgehen können. Hallo Dani, hallo Lisa, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier zu sein. Stellt euch doch gerne kurz vor. Ja, hallo, also ich bin Dani, und ich arbeite als Schulsozialarbeiterin und habe da natürlich täglich mit Konflikten zu tun, zwischen Schülerinnen und Schülern im Lehrerzimmer oder auch mit Eltern. Ich freue mich, meine Erfahrungen und mein Fachwissen mit euch zu teilen. Und ich bin Lisa. Ich bin Sozialarbeiterin in der Jugendhilfe und zusätzlich Mediatorin. Auch bei mir gehören Konflikte dort zum Alltag. Aber wenn man weiß, wie man sie angeht, dann können sie sogar positive Entwicklungen anstoßen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Genau, denn Konflikte gibt es überall und zu jeder Zeit. Konfliktfreie Zonen sind kaum möglich. Wichtig ist also, wie wir damit umgehen. Wir werden heute klären, was ein Konflikt ist, welche Arten von Konflikten es gibt und woran man Konflikte erkennt. Wir fragen, was bedeutet Konfliktmanagement und welche Methoden der Konfliktlösung stehen zur Verfügung. Ein Schwerpunkt wird auf der Mediation liegen. Was das ist, welche Methoden sie nutzt und wie eine Mediation abläuft. Natürlich betrachten wir das alles im Kontext Schule und soziale Arbeit. Welche Konfliktlösungsmethoden sind dort besonders wirksam? Warum sollten gerade SozialarbeiterInnen sich mit Konfliktmanagement auseinandersetzen? Und wir sprechen über Konfliktprävention sowie konkrete Beispiele verschiedener Konfliktarten und wie man damit umgehen kann. Ja, die Relevanz ist klar. Konflikte können destruktiv wirken. Sie können Beziehungen belasten, zu Resignation oder Verletzungen führen. Aber sie haben auch Entwicklungspotenzial, wenn man richtig damit umgeht. Gerhard Schwarz spricht sogar vom Sinn von Konflikten. Konflikte bearbeiten Unterschiede, entfalten Komplexität und garantieren Veränderung. Richtig angegangen können Konflikte neue Perspektiven eröffnen, Beziehungen festigen und die Kreativität stimulieren. Für uns als PädagogInnen und SozialarbeiterInnen heißt das, wir müssen lernen, Konflikte nicht nur als Störung zu sehen, sondern als Chance zur Weiterentwicklung. Natürlich ohne die Risiken zu ignorieren. Genau, und gerade in Schule und Jugendhilfe können wir es uns einfach nicht leisten, Konflikte sozusagen unter den Teppich zu kehren. Stattdessen sollten wir aktiv Konfliktmanagement betreiben. Das bedeutet, wir gestalten den Umgang mit Konflikten bewusst und versuchen, mit den richtigen Methoden Lösungen zu finden, mit denen alle Beteiligten leben können. So schaffen wir ein besseres Lern- und Arbeitsklima und fördern langfristig soziale Kompetenzen. Da stimme ich euch sowas von zu und freue mich umso mehr, dass wir heute darüber gemeinsam sprechen. Dann lasst uns doch mal grundlegend starten. Was ist eigentlich ein Konflikt? Dieser Begriff wird ja oft unterschiedlich verwendet. Dani, magst du uns das mal definieren? Klar, gerne. Also in diesem Zusammenhang, ne, also soziale Konflikte, kann man einen Konflikt folgendermaßen definieren. Ein Konflikt liegt vor, wenn mindestens zwei Parteien eine als unvereinbar erlebte Differenz in ihren Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühlen oder Absichten haben. Und mindestens eine Partei sich durch die andere in der Verwirklichung ihrer Ziele oder Bedürfnisse beeinträchtigt fühlt. Wichtig sind zwei Aspekte. Erstens, es geht um eine Interaktion zwischen Konfliktparteien, also Personen oder Gruppen stehen in Beziehung. Zweitens reicht eine bloße Unterschiedlichkeit allein noch nicht aus. Entscheidend ist das Erleben der Beeinträchtigung. Wenn ich einfach nur anderer Meinung bin als du, ist das noch kein Konflikt. Erst wenn ich das Gefühl habe, dein Verhalten hindert mich daran, mein eigenes Ziel zu erreichen oder meine Bedürfnisse zu erfüllen, sprechen wir von einem Konflikt. Ja, sehr gute Definition. Vielleicht einfacher gesagt, Konflikte sind Spannungssituationen, in denen Parteien mit Nachdruck versuchen, scheinbar oder tatsächlich unvereinbare Handlungspläne zu verwirklichen. Und sie sind sich der Gegnerschaft bewusst. Dieses Gegeneinander in einer Abhängigkeitssituation, man ist ja meist in irgendeiner Beziehung, etwa in einer Klasse oder in einem Team voneinander abhängig, das führt zur Spannung. Jede Seite will etwas durchsetzen und empfindet die andere Seite dabei als Hindernis oder Bedrohung für die eigenen Ziele. Dann haben wir einen Konflikt. Ah, okay, das heißt, ein Unterschied in Interessen oder Meinungen wird erst zum Konflikt, wenn mindestens eine Seite ihn als Konflikt erlebt, nämlich als unvereinbar und beeinträchtigend. Das finde ich wichtig. Konflikte haben also immer auch eine subjektive Komponente. Richtig, zwei Leute können objektiv eine Differenz haben, sagen wir, beide wollen das letzte Stück Kuchen, aber wenn beide gelassen damit umgehen und sagen, okay, dann teilen wir einfach, entsteht kein Konflikt. Erst wenn einer es dem anderen nicht gönnt und Streit anfängt, wird daraus ein Konflikt. Entscheidend ist also das Konflikterleben. Ja, das klingt sehr, sehr einleuchtend. Vielen Dank. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Welche Arten von Konflikten gibt es? Lisa, kannst du ein paar Konfliktarten nennen, gerade auch im schulischen oder sozialen Bereich? Ja, klar. Konflikte lassen sich auf verschiedene Weisen einteilen. Zunächst unterscheiden wir innere und zwischenmenschliche Konflikte. Innere, intrapsychische Konflikte sind im Einzelnen selbst, zum Beispiel Entscheidungskonflikte. Da hadert jemand mit sich. Das braucht aber oft andere Ansätze, zum Beispiel Beratung oder Therapie. Aber darauf gehen wir heute nicht vertieft ein. Uns interessieren vor allem interpersonale Konflikte, also Konflikte zwischen Personen oder Gruppen. Das sind die sozialen Konflikte in Schule und Sozialarbeit. Und diese zwischenmenschlichen Konflikte kann man auch nach ihrem Inhalt oder Ursache weiter unterscheiden. In der Literatur findet sich eine ganze Reihe von Konfliktarten. Und da kann ich mal einige Beispiele nennen. Zum einen gibt es da die Bedürfniskonflikte. Da prallen grundsätzliche Bedürfnisse aufeinander. Also etwa ein Schüler will Ruhe und der andere will sich jetzt unbedingt bewegen. Oder auch Wertekonflikte, wo sozusagen unterschiedliche Wertevorstellungen oder Glaubenssätze in Widerspruch stehen. Also zum Beispiel, es passiert relativ häufig im Religions- oder Kulturkontext. Beziehungskonflikte, da stimmt die Chemie einfach nicht. Es gibt persönliche Spannungen, vielleicht auch Misstrauen oder verletzte Gefühle. Dann gibt es auch Rollenkonflikte, die Erwartungen an eine Rolle, die kollidieren. Zum Beispiel, wenn der Schulsozialarbeiter sowohl als Vertrauensperson der Schüler da sein will, aber er muss halt auch irgendwie darauf achten, dass der Laden läuft und auch Regeln eingehalten werden. Das kann schnell zu Konflikten führen. Dann gibt es noch Verteilungskonflikte. Da geht es um begrenzte Ressourcen. Wer bekommt was und wie viel? Ziel- oder Interessenskonflikte gibt es natürlich auch noch. Da stehen unterschiedliche Ziele oder Interessen im Widerspruch. Also etwa ein Jugendlicher will mehr Freiräume, die Eltern pochen auf Regeln. Da passiert eine typische Interessenskollision. Und dann gibt es auch noch Strategiekonflikte. Man will vielleicht das gleiche Ziel, aber ist sich komplett uneinig darüber, wie der Weg aussehen soll. Zum Beispiel zwei Lehrer sind sich einig, dass die Klasse besser werden soll, aber streiten, ob strenge Disziplin oder ein lockerer Stil der richtige Weg ist. In der Fachliteratur findet man noch mehr Kategorien, aber das sind so die gängigsten auf jeden Fall in der Schulsozialarbeit. Danke, Dani, für diese Übersicht. Es ist ja jetzt ganz schön gut einmal umschrieben, aber ich glaube, wir können alle besser damit arbeiten, wenn wir mal ein paar Beispiele hören. Lisa, hast du da vielleicht ein paar Ideen? Ja, ich habe zum Beispiel Beispiele aus der Schule. Ein Beziehungskonflikt könnte sein, dass ein Schüler das Gefühl hat, der Lehrer habe es auf ihn abgesehen, während der Lehrer sich vom Schüler provoziert fühlt. Da stecken persönliche Wahrnehmung und Gefühle dahinter. Ein klassischer Beziehungskonflikt. Ein Wertekonflikt könnte auftreten, wenn in einer Klasse unterschiedliche kulturelle Hintergründe aufeinanderprallen und es zum Beispiel um das Thema Respekt geht. Was für die eine Familie normal ist, empfindet die andere als unhöflich. Oder auch bei politischen Meinungsverschiedenheiten zwischen Jugendlichen. Auch das sind Wertekonflikte. Ressourcenkonflikte sehen wir zum Beispiel in der Jugendhilfe, wenn knappe Angebote verteilt werden müssen. Also wenn es zum Beispiel sehr wenig Plätze in einem sehr begehrten Workshop gibt. Bedürfniskonflikte tauchen auch in Schulen auf. Wenn das Kind zum Beispiel eine Pause braucht, aber der Stundenplan, der sieht Unterricht vor. Wichtig ist, oft liegen Konflikte nicht nur in einer Kategorie. Ein Streit kann zugleich um Beziehungen und um Inhalte gehen. Etwa wenn zwei KollegInnen fachlich aneinander geraten, dann ist das ein Inhaltskonflikt. Aber eigentlich steckt eine persönliche Antipathie dahinter, was wiederum ein Beziehungskonflikt ist. Konflikte sind oft vielschichtig. Ja, das erlebe ich auch häufig so. Man muss manchmal genau hinschauen, worum eigentlich gestritten wird und was im Hintergrund noch so brodelt. Jetzt ist natürlich die Frage, woran erkennt man einen Konflikt? Nicht immer wird ja offen gestritten. Manchmal merkt man nur unterschwellig, dass dicke Luft ist. Lisa, magst du die typischen Anzeichen dazu schildern? Ja, voll gern. Konflikte können sich offen oder verdeckt zeigen. In der Fachsprache spricht man von heißen und kalten Konflikten. Heiße Konflikte erkennt man leicht. Da ist viel Energie und Emotion im Spiel. Es wird impulsiv und laut gestritten. Wut und Ärger sind deutlich spürbar. Die Parteien sind überzeugt von ihrer Position und scheuen die Konfrontation nicht. In der Schule wären das etwa offene Streitigkeiten auf dem Pausenhof, laute Diskussionen im Klassenzimmer, vielleicht auch persönliche Angriffe im Lehrerzimmer. Kurz, alle merken, hier knallt's gerade. Beim heißen Konflikt wollen die Beteiligten ihre Auseinandersetzung. Sie suchen die Bühne, um ihre Überzeugungen durchzusetzen. Kalte Konflikte sind trickreicher. Da herrscht Kälte, wie Eiszeit. Äußerlich scheint vielleicht Ruhe zu sein, aber die Stimmung, die ist angespannt. Die Parteien gehen sich aus dem Weg, reden nur das Nötigste miteinander und vermeiden offenen Kontakt. Anzeichen können in diesem Fall sein, dass es ironische oder bissige Bemerkungen statt offenem Streit gibt. Dauerndes Schweigen, Ignorieren des anderen, Gereiztheit ohne erkennbaren Auslöser. In der Schule könnte das zum Beispiel so aussehen, dass zwei Kollegen, die im Team nicht mehr miteinander reden, nur noch per E-Mail kommunizieren und sich strikt formell verhalten. Das deutet auf einen kalten Konflikt hin. Oder die Atmosphäre in einer Klasse ist schlecht. Die Schüler sind apathisch oder passiv-aggressiv, weil ein unterschwelliger Konflikt mit der Lehrkraft schwelt. Aber keiner spricht es an. Genau da liegt auch der Knackpunkt. Kaltkonflikte sind gefährlich, weil sie leicht zu übersehen sind. Oft denkt man, es gibt ja keinen offenen Streit, also ist alles gut. Während unter der Oberfläche Frust und Groll wachsen. Konfliktparteien in kalten Konflikten sind oft enttäuscht und frustriert und haben sich zurückgezogen. Es entsteht so eine Art innerer Kündigung der Beziehung. Man vermeidet Kontakt und das kann langfristig das Arbeits- oder Lernklima vergiften. Als Sozialarbeiterin oder Lehrkraft sollte man darauf achten. Sind da unausgesprochene Spannungen? Wenn SchülerInnen zum Beispiel plötzlich nur noch das Nötigste reden, Gruppen in der Klasse sich abkapseln oder ein Jugendlicher sich völlig zurückzieht, können das Hinweise auf einen schwelenden Konflikt sein. Dankeschön, das ist ein wirklich sehr guter Hinweis. Ich fasse das für mich einfach nochmal kurz zusammen. Heiße Konflikte sieht und hört man. Kalte Konflikte hingegen spürt man eher an Zurückhaltung, Formalität und unterschwelliger Spannung. Beide geht es jedoch ernst zu nehmen. Jetzt haben wir ja schon alle so ein ungefähres Verständnis davon, was ein Konflikt ist und welche Formen er annehmen kann. Kommen wir nun zum Begriff Konfliktmanagement. Was bedeutet Konfliktmanagement genau und wie unterscheidet sich Konfliktmanagement von Konfliktlösung oder Regelung? Dani? Unter Konfliktmanagement versteht man im Allgemeinen alle gezielten Maßnahmen und Strategien, um mit Konflikten konstruktiv umzugehen. Von der Vorbeugung über die Deeskalation bis zur Lösung oder Nachbearbeitung. Es ist sozusagen der Überbegriff für den bewussten Umgang mit Konflikten. Dazu gehört beispielsweise, Konflikte frühzeitig zu erkennen, sie zu analysieren und dann geeignete Schritte einzuleiten. Ein klärendes Gespräch moderieren, eine Mediation durchführen oder Regeln vereinbaren zum Beispiel. Konfliktmanagement umfasst also vieles. Es ist nicht nur eine Methode, sondern ein ganzes Handlungsfeld. Manche verwenden auch Begriffe wie Konfliktregelung oder Konfliktbearbeitung. Streng genommen unterscheiden einige AutorInnen hier fein. Konfliktregelung meint eher, dass man äußere Abmachungen trifft, um den Konflikt einzudämmen, indem man zum Beispiel klare Regeln aufstellt, wer, was und wann darf. Konfliktlösung impliziert, dass die Ursache ausgeräumt wird und der Konflikt wirklich gelöst ist. Das ist nicht immer sofort erreichbar. Deshalb sprechen viele lieber von Konfliktbearbeitung oder eben von Konfliktmanagement, weil nicht jeder Konflikt endgültig gelöst werden kann. Aber man kann ihn bearbeiten und entschärfen. Im schulischen Kontext bedeutet Konfliktmanagement zum Beispiel, eine Schule etabliert ein Programm oder ein Verfahren, um Streit unter SchülerInnen fair zu schlichten. Das kann über Streitschlichter, also Peer-Mediatoren laufen oder über feste Gesprächsregeln mit Lehrern oder LehrerInnen als Moderatoren. Oder eine Schulsozialarbeiterin bietet regelmäßig Konflikttrainings an, um präventiv zu wirken. All das fällt unter Konfliktmanagement. Okay, das heißt im Endeffekt, Konfliktmanagement ist wie die Handwerkskiste, die wir einsetzen, um Konflikte nicht eskalieren zu lassen, sondern konstruktiv damit umzugehen. Dazu gehören unterschiedliche Methoden der Konfliktlösung, richtig? Ganz genau. Vielleicht können wir an der Stelle schon die wichtigsten Methoden nennen, bevor wir nachher ganz speziell auf Mediation eingehen. Wenn ein Konflikt da ist, gibt es grundsätzlich verschiedene Strategien, wie man ihn lösen oder damit umgehen kann. Eine etablierte Unterscheidung, auch in der Psychologie, sind die fünf klassischen Konfliktstrategien: Vermeiden, Nachgeben, Durchsetzen, Kompromiss oder Kooperation. Ich glaube, wir haben alle diese Begriffe schon mal gehört, aber ich denke, es wäre noch gut, die noch mal genauer zu beleuchten. Was genau ist damit gemeint? Ja. Also mit Vermeiden ist gemeint, dass die Parteien dem Konflikt aus dem Weg gehen. Das ist wie ein kalter Konflikt. Man spricht nicht darüber, einer zieht sich zurück. Ein Vorteil daran ist, dass es kurzfristige Ruhe gibt. Aber ein großer Nachteil ist, dass das Problem bestehen bleibt und woanders wieder hochkommt. In der Schule sieht man das, wenn Schüler Konflikten ausweichen, wenn sie zum Beispiel dem Mobber aus dem Weg gehen oder wenn KollegInnen unangenehme Themen immer meiden. Beim Nachgeben gibt eine Seite freiwillig klein bei, um des Friedens willen. Das löst den Konflikt scheinbar, aber möglicherweise auf Kosten einer Partei. Manchmal ist Nachgeben okay. Zum Beispiel, wenn mir persönlich nicht viel an der Sache liegt, dann kann ich auch einfach nachgeben. Problematisch wird es, wenn immer dieselbe Person nachgibt und ihre Bedürfnisse dauerhaft ignoriert werden. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass sich jemand durchsetzt, also dass ein Machtkampf entbrennt, dabei versucht, eine Partei ihren Willen mit Macht oder Druck durchzudrücken. Das ist das Prinzip von Gewinner und Verlierer. Einer gewinnt, der andere verliert. Kurzfristig kann das einen Konflikt beenden, aber der Verlierer ist unzufrieden. Der Konflikt ist dann nur oberflächlich befriedet und flackert später oft wieder auf. Ein Beispiel wäre ein Lehrer, der im Streit schlicht autoritär sagt: Schluss jetzt, wir machen das auf meine Weise. Der Konflikt scheint beendet, aber die Schüler, die sind frustriert und der Unmut, der bleibt. Und dann hast du ja auch noch den Kompromiss und die Kooperation erwähnt. Dani, was versteht man denn genau unter diesen zwei Punkten? Ja, also bei einem Kompromiss bewegen sich beide Seiten aufeinander zu und finden einen Mittelweg. Jeder bekommt ein bisschen von seinem Wunsch, verzichtet aber auch auf etwas. Das ist oft ziemlich praktikabel. In der Schulpraxis sieht man das zum Beispiel, wenn zwei zerstrittene Schüler sich darauf einigen, wir grüßen uns, wir arbeiten in Gruppenprojekten neutral zusammen, aber privat haben wir einfach nichts miteinander zu tun. Das ist kein ideales Freundschaftsende, aber ein gangbarer Kompromiss, mit dem beide leben können. Dann gibt es noch die Kooperation. Das ist eine Win-Win-Strategie. Die Parteien arbeiten zusammen, um eine Lösung zu finden, die für alle vorteilhaft ist. Hier wird offen kommuniziert, man versucht kreative Lösungen zu finden, die allen Interessen gerecht werden. Das ist natürlich der Königsweg, aber er erfordert auch viel Kommunikation und oft Vermittlung. Und dann gibt es auch noch sozusagen die Möglichkeit, eine Autorität einzuschalten. Das ist auch eine Strategie. Man geht zu einer dritten Instanz, die entscheidet. Zum Beispiel holen Schüler die Lehrerin als Schiedsrichter oder Eltern schalten die Schulleitung ein, aber im Extremfall landet man vor Gericht. Dann entscheidet jemand mit Macht oder per Gesetz den Konflikt. Vorteil, es gibt eine klare Entscheidung. Nachteil, die Beteiligten haben selbst keine einvernehmliche Lösung gefunden und einer fühlt sich oft ungerecht behandelt. Okay, Ja, ganz Dankeschön. genau. Wichtig ist aber noch, keine dieser Strategien ist per se immer richtig oder falsch. Jede kann in bestimmten Situationen Sinn ergeben. Wenn es zum Beispiel um Sicherheit geht, muss eine Autorität eingreifen. Etwa bei Mobbingfällen, da muss irgendwann die Schulleitung eingeschaltet werden. Oder vermeiden kann temporär sinnvoll sein, um zu deeskalieren. Man vertagt den Konflikt, bis man ruhiger ist. Aber langfristig sind natürlich Kooperation und konstruktive Kompromisse die nachhaltigsten Wege, weil sie alle Parteien einbinden. Als KonfliktmanagerInnen, ob Lehrkraft, SozialarbeiterInnen oder MediatorInnen, versucht man, die Kooperationsstrategie zu fördern. Wir wollen den Beteiligten helfen, eine Lösung zu finden, bei der es keine völligen Verlierer gibt. Idealerweise Win-Win, also alle gewinnen etwas. Mediation beispielsweise setzt genau darauf. Darauf kommen wir ja später noch. Oft fängt es aber damit an, dass man erstmal Gesprächsbereitschaft herstellt. Gerade bei jüngeren Konfliktparteien, etwa Schülern und SchülerInnen, ist es zu Beginn häufig eher das Durchsetzen wollen oder vermeiden, was man beobachten kann. Ein Teil unserer Arbeit ist es dann, sie zu befähigen, aus diesem Muster rauszukommen und auf Kooperation umzuschwenken. Und genau da stellt sich mir die Frage, wie wir das hinbekommen können. Es gibt doch bestimmt Theorien und Modelle, die uns dabei helfen können, Konflikte zu verstehen und einzuordnen. Oder, Dani? Magst du vielleicht mit einem ganz zentralen Modell beginnen? Ich dachte da jetzt an die Konflikteskalation. Absolut, das ist total grundlegend, dieses Modell. Konflikte verlaufen nämlich oft dynamisch. Sie können sich steigern, also eskalieren, wenn nichts dagegen getan wird. Ein sehr bekanntes Modell ist, wie du schon gesagt hast, das Eskalationsmodell nach Friedrich Glasel, der 9 Stufen der Konflikteskalation beschreibt. Man kann sich diese Eskalation wie eine Treppe vorstellen. Man spricht hier von einer sogenannten Konflikttreppe. Zur Vereinfachung teilen wir jetzt diese 9 Stufen in 3 Hauptphasen ein, nämlich Win-Win, Win-Lose und Lose-Lose. Die Stufe 1 bis 3, also Win-Win, da ist der Konflikt noch relativ mild. Beide Seiten können theoretisch noch gewinnen. Es gibt zwar Spannung und Verhärtung, vielleicht erste Debatten und Polemik und man testet die Kräfte, aber es besteht noch Hoffnung auf eine Lösung, von der beide profitieren. Mit Kommunikation oder Vermittlung kann man hier oft erreichen, dass alle Seiten zufrieden aus der Sache rausgehen. Viele Alltagskonflikte bewegen sich in diesem Bereich, zum Beispiel ein Streit über die Sitzordnung in der Klasse. Da kann man dann auf Stufe 2 oder 3 noch gut vermitteln und Kompromisse finden. Bei Stufe 4 bis 6, also der Win-Lose-Situation, hier kippt es jetzt so ein bisschen ins gegnerische Denken. Die Devise wird, nur einer kann gewinnen. Die Parteien sehen den Konflikt zunehmend als Kampf. Gesichtsverlust tritt auf, man greift die Glaubwürdigkeit des anderen an, es kommt zu Drohungen und ultimativen Forderungen. Hier können dann schon begrenzte Vernichtungsschläge vorkommen. Das klingt dramatisch, aber das heißt nur, man tut Dinge, die dem anderen deutlich schaden. Selbst wenn man sich selbst auch wehtut, solange man gewinnt. In der Schule könnte man das übertragen auf Fälle, wo zum Beispiel eine Gruppe einen Mitschüler systematisch ausgrenzt und dafür sogar Nachteile wie Ärger von den Lehrern in Kauf nimmt, nur um diesem Mitschüler zu schaden. Im Win-Lose-Bereich ist Vermittlung noch möglich, aber schon sehr viel schwieriger. Eine Mediation kann hier ansetzen, aber die Parteien sind schon wesentlich weniger kooperativ. Und dann geht's eigentlich nur noch bergab. Sozusagen in Stufe 7 bis 9. Jetzt sind wir schon in der Lose-Lose-Situation angekommen. Jetzt befinden wir uns in der destruktiven Endphase. Hier wollen beide Seiten vor allem, dass der andere verliert. Notfalls um den Preis des eigenen Untergangs. Das Motto könnte man sarkastisch als und koste es, was es wolle bezeichnen. Auf Stufe 7 wird der Gegner nicht mehr als Mensch gesehen, sondern entmenschlicht. Auf Stufe 8 wird der andere existenziell bedroht. Man will seine völlige Vernichtung. Im echten Krieg wären das keine Regeln mehr achten und totale Zerstörung. Stufe 9 heißt gemeinsam in den Abgrund. Beide Seiten riskieren alles, selbst die eigene Existenz. Hauptsache, der Gegner geht auch unter. Zum Glück erreichen die wenigsten Alltagskonflikte Stufe 9. Das wäre so etwas wie Amokläufe oder zerstörerische Rachefeldzüge. Aber es gibt durchaus Los-Los-Dynamiken im Kleinen. Zum Beispiel 2 Cliquen in der Schule, die einander ständig sabotieren, sogar wenn es der gesamten Klassenatmosphäre schadet. Hauptsache, die andere Clique hat auch Nachteile. Entscheidend ist, je weiter der Konflikt eskaliert, desto eingeschränkter wird das Verhalten und Denken der Beteiligten. In hohen Eskalationsstufen sind Menschen enorm gestresst. Sie nehmen nur noch selektiv wahr, was ihre negativen Erwartungen bestätigt und ignorieren alles, was positiv sein könnte. Es entsteht ein Teufelskreis. Aggressive Handlungen provozieren Gegenaggressionen, immer mehr Themen werden hineingezogen, immer mehr Personen werden mit reingezogen. Freunde und Verbündete. Das Konfliktfeld weitet sich aus. Jeder Schritt nach oben oder eigentlich nach unten tiefer in den Konflikt macht es schwerer, wieder zurück zu einer konstruktiven Lösung zu kommen. Genau, Glasel sagt, mit jeder neuen Stufe wird der Weg zurück schwieriger. Darum ist es so wichtig, früh anzusetzen. Vielleicht noch ein praktischer Hinweis aus diesem Modell. Es zeigt uns nämlich, welche Konfliktbeilegungsmethoden auf welcher Stufe sinnvoll sind. Bei den Win-Win-Stufen können die Parteien oft selbst mit etwas Unterstützung eine Lösung finden, zum Beispiel durch Moderation oder ein klärendes Gespräch im Klassenrat. Bei den Stufen 3 bis 6, also dem Bereich, wo einer gewinnen will, kann eine Mediation sehr hilfreich sein, weil sie den Fokus auf Zusammenarbeit zurücklenkt. Tatsächlich sagt man, Mediation ist besonders geeignet bei Konflikten mittlerer Eskalation, also die, die ich eben genannt habe. Bei den Stufen 7 bis 9, also der Lose-Lose-Situation, wo es wirklich zerstörerisch wird, da stößt die Mediation oft an Grenzen. Dann braucht es möglicherweise Autorität oder Zwang, um Gewalt zu stoppen. Zum Beispiel muss bei sehr hoch eskalierten Schulkonflikten die Schulleitung klare Maßnahmen ergreifen, Ordnungsmaßnahmen verhängen oder externe Fachstellen einschalten. Das heißt, je nach Eskalationsgrad greifen unterschiedliche Instrumente. Das heißt, das Modell der Konflikttreppe hilft, uns einzuschätzen, wo stehen wir und was können wir tun. Das ist sehr hilfreich, wobei man anmerken muss, dass der Übergang von den Stufen meist sehr flüssig passiert und man eher von einer Rutschbahn sprechen könnte, bei der man immer schneller an die nächste Eskalationsstufe reinrutscht und sie ineinander übergehen. Neben der Eskalation gibt es auch noch andere Konzepte. Lisa, du hattest vorhin die Konfliktstrategien genannt. Vielleicht ist es noch wichtig zu wissen, was dahinter liegt bei den Persönlichkeitstypen oder auch bei den Konfliktstilen. Ja, die Frage ist ja, warum wählen Menschen unterschiedliche Strategien? Oft hat das mit ihrer Konflikthaltung zu tun. Manche sind konfliktscheu, andere eher streitlustig, wieder andere konfliktfähig. Konfliktscheue Personen neigen dazu, zu flüchten oder nachzugeben. Sie haben Angst vor Streit, ziehen sich zurück, geben schnell klein bei und neigen manchmal dazu, sich selbst abzuwerten, indem sie einfach direkt sagen, ich bin schuld, okay, wir lassen das. Streitlustige Personen hingegen gehen in die Offensive. Sie suchen den Konflikt, spüren vielleicht sogar eine gewisse Lust an der Auseinandersetzung. Sie setzen sich stark durch, auch auf Kosten anderer. Das sind Extreme. Die meisten, die liegen eher irgendwo dazwischen, also meistens ist es nicht A oder B. Konfliktfähige Personen schließlich haben eine konstruktive Grundhaltung. Sie akzeptieren, dass Konflikte zum Leben gehören und dass verschiedene Positionen okay sind. Sie glauben daran, dass ein Konflikt lösbar ist und sogar zu Verbesserungen führen kann. In der sozialen Arbeit versuchen wir genau diese Haltung zu vermitteln. Konflikte als Chance sehen, offen darüber reden und niemanden für seine Position abwerten. In einer konfliktfähigen Klassengemeinschaft zum Beispiel würden die Schüler verstehen, Unterschiede sind normal und können uns bereichern, wenn wir darüber sprechen. Das nennt man auch eine konstruktive Konfliktkultur. Dazu passt auch das Konzept der Konfliktkultur in der Schule. Eine gute Schulkultur zeichnet sich dadurch aus, dass Konflikte nicht tabuisiert werden, sondern es Raum und Mittel gibt, sie konstruktiv auszutragen. Das erfordert natürlich, dass LehrerInnen und SchülerInnen bestimmte Kompetenzen haben, wie zum Beispiel Gesprächsführungskompetenz, Empathie und faire Streitregeln. Und wie Lisa sagte, die Haltung ist zentral. Wer Konflikte als prinzipiell lösbar und als gemeinsame Herausforderung betrachtet, wird ganz anders daran herangehen als jemand, der Konflikte als Krieg betrachtet. Das stimmt. Vielleicht noch ein interessantes Modell zum Konfliktverständnis. In der Psychologie unterscheidet man auch heiße und kalte Konflikttypen. Das hatten wir ja schon. Oder formgebundene versus formlose Konflikte. Formgebunden heißt, sie folgen bestimmten Regeln oder Ritualen. Zum Beispiel eine Debatte im Klassenrat hat Regeln, bleibt sachlich, das hält den Konflikt im Rahmen. Formlose Konflikte hingegen entgleiten jeder Regel, da fliegen dann sinnbildlich die Fetzen ohne Format. Auch wichtig ist das Eisbergmodell. Ein Konflikt hat eine sichtbare Spitze, die Sachthemen, das, was gesagt wird, und einen unsichtbaren Teil unterm Wasser, verborgene Gefühle, Bedürfnisse und Vorgeschichte. Gerade in der Mediation achten wir darauf, hinter dem vordergründigen Streit um eine Sache liegen oft tiefer gehende Themen. Beispiel: Zwei SchülerInnen streiten ständig über Kleinigkeiten. Diese sind oben sichtbar auf dem Eisberg. Aber eigentlich geht es um Anerkennung oder Eifersucht, was natürlich unter Wasser verborgen ist. Solche Modelle helfen bei der Konfliktanalyse tiefer zu schauen. Und noch etwas zur Analyse. Konfliktebenen nach Besemer etwa teilen Konflikte in vier Ebenen. von der Sachebene bis zur Werte- und Persönlichkeitsebene. Zudem kann man Konflikte nach ihrem sozialen Rahmen betrachten. Mikro-, Meso-, Makrokonflikte. Mikro ist zwischen Individuen oder kleinen Gruppen, wie Schüler versus Schüler. Meso wäre innerhalb einer Organisation, zum Beispiel eine ganze Schule oder ein Team. Und Makro, gesamtgesellschaftliche Konflikte. Die berühren uns hier weniger direkt, außer soweit sie ins Schulleben hineinspielen, wie zum Beispiel gesellschaftliche Wertekonflikte. Johann Galtung hat das so beschrieben: Der Rahmen bestimmt die Komplexität. In einer Schulklasse, also auf der Mikroebene, sind Konflikte oft überschaubar und man kennt alle AkteurInnen persönlich, während zum Beispiel ein Konflikt zwischen Schule und Jugendamt schon mehr AkteurInnen umfasst, auf der Mesoebene, und komplexer ist. Genau, und das ist relevant, weil zum Beispiel ein organisationsinterner Konflikt, also das Lehrerkollegium ist sich uneins mit der Schulleitung, das wird anders angegangen als ein Konflikt zwischen zwei SchülerInnen. In größeren Rahmen spricht man heute auch von Konfliktmanagementsystemen. Etwa Schulen oder Behörden richten feste Strukturen ein, um Konflikte intern zu bearbeiten. Das sprengt jetzt fast das Thema, aber es zeigt, Theorien wie diese helfen uns, den Konflikt im richtigen Kontext zu sehen und passende Maßnahmen zu ergreifen. Puh, das war jetzt eine ganze Menge Theorie, aber sehr praxisrelevant. Zusammenfassend. Wir kennen Eskalationsstufen. Das hilft beim Einschätzen, wie dringend und mit welchem Instrument wir ran müssen. Wir kennen verschiedene Konfliktstrategien und Stile. Das hilft, das Verhalten der Beteiligten zu verstehen. Und wir wissen, Konflikte haben sichtbare und unsichtbare Dimensionen, wie beim Eisbergmodell, und unterschiedliche Ebene, Sach- bzw. versus Beziehungsebene etc. All dieses Wissen fließt ein, wenn wir jetzt über Mediation sprechen. Denn Mediation ist eine Methode, die auf diesen Erkenntnissen aufbaut. Wir haben ja jetzt schon öfter das Wort erwähnt. Aber was ist Mediation eigentlich? Lisa, du bist Mediatorin. Magst du kurz erklären, was genau dieses Verfahren ausmacht? Ja, sehr gern. Mediation ist ein Verfahren der konstruktiven Konfliktbearbeitung, bei dem eine neutrale dritte Person, der Mediator oder die Mediatorin, zwischen zwei oder mehreren Konfliktparteien vermittelt. Wichtig dabei, die Teilnahme ist freiwillig und die Mediatorin hat keine Entscheidungsgewalt. Sie unterstützt die Konfliktparteien dabei, selbst eine Lösung zu finden, anstatt ihnen eine vorzugeben. Kurz gesagt, Mediation ist strukturierte Konfliktvermittlung, in der die Konfliktparteien im Zentrum stehen. Die Mediatorin sorgt für den Prozess und eine faire Kommunikation. Aber die Inhalte und Entscheidungen kommen von den Parteien selbst. Vielleicht kann man das auch so auf den Punkt bringen. Mediation zielt auf eine Win-Win-Lösung, bei der idealerweise alle Konfliktbeteiligten zufrieden aus dem Prozess gehen. Die Haltung dahinter ist, dass Konfliktparteien mit der richtigen Unterstützung am besten wissen, was für eine Lösung tragfähig ist, statt dass zum Beispiel ein Richter von außen entscheidet. Mediation stärkt also die Autonomie und Eigenverantwortung der Beteiligten. Ganz genau. Und Mediation nimmt sowohl Interessen als auch Emotionen ernst. In vielen Konflikten stecken starke Gefühle. In einer Mediation bekommen die Beteiligten Raum, ihre Sichtweisen und Gefühle auszudrücken. Das ist oft der Schlüssel. Wenn jeder mal ausreden kann und merkt, der andere hört zu, dann entspannt sich die Lage häufig schon. Okay, und wie läuft so eine Mediation genau ab? Also gibt es da Phasen, die man beachten muss? Und vielleicht könnt ihr so den typischen Ablauf mal erläutern. Ja, gerne. Es gibt in der klassischen Mediation in der Regel 5 Phasen. Manche Modelle sprechen von 5, manche von etwas weniger. Aber das Grundprinzip ist ähnlich. Ich erkläre es mal in 3 Hauptschritten, damit es anschaulich bleibt, und gehe dann auf Feinphasen ein. In der ersten Phase, der Eröffnungs- und Auftragsklärungsphase, stellt der oder die Mediatorin die Regeln und den Rahmen auf. Alle Beteiligten müssen zum Beispiel der Vertraulichkeit zustimmen und sich auf einen fairen Gesprächsverlauf einlassen. Die Mediatorin erklärt, was Mediation bedeutet. Dass sie neutral ist, dass die Beteiligten freiwillig da sind und jederzeit abbrechen können. Es wird geklärt, worüber überhaupt verhandelt werden soll. Es werden also Themen gesammelt. Das ist Phase 1 und 2 in vielen Konzepten. Der Kontakt und das Auftrag klären und Themen sammeln. Als zweites kommt dann die Konfliktdarstellung und Erhellung. Jetzt erzählen die Parteien ihre Sicht der Dinge. Jeder bekommt ausreichend Zeit zu schildern. Was ist passiert? Was belastet mich? Die Mediatorin sorgt fürs aktive Zuhören. Das heißt, sie fasst zusammen, stellt Fragen zur Klärung, achtet darauf, dass keine Beschimpfungen fallen. In diesem Schritt werden auch die Konfliktpunkte offengelegt. Oft stellt sich heraus, dass es mehrere Themen gibt. Dann geht man tiefer. Worum geht es wirklich? Hintergründe werden erörtert. Man versucht, die Bedürfnisse und Gefühle hinter den Positionen herauszuarbeiten. Das nennt man oft die Phase der Erhellung oder Klärung. Die Mediatorin hilft den Parteien gegenseitig zu verstehen, warum der andere so reagiert. Diese Phase dauert manchmal am längsten, weil hier auch Emotionen hochkommen dürfen. Wut, Enttäuschung, Verletzungen werden ausgesprochen. Wichtiges Ziel ist, dass gegenseitiges Verständnis entsteht. Nicht, dass man dem anderen plötzlich völlig recht gibt, aber man versteht seine Perspektive und Gefühle besser. In dem Moment, wo spürbar Entspannung einkehrt, oft merkt man es daran, dass die Parteien ruhiger werden, vielleicht sogar mal zustimmend nicken bei etwas, was der andere sagt, hat man einen Wendepunkt erreicht. Bei erfolgreicher Mediation fangen die Konfliktparteien irgendwann an, nicht mehr nur über die Mediatoren zu sprechen, sondern direkt miteinander. Dann hat sich die Stimmung gedreht. Aus Gegnerschaft wird langsam Kooperation. Genau, und dann gibt es noch die Phase der Lösungsfindung und Vereinbarung. Erst wenn die Fronten geklärt und die Gefühle gehört sind, und das nennt man auch gerne mal die Luft bereinigt ist, geht es an Lösungen. Jetzt sammeln alle Ideen, wie man den Konflikt beilegen oder künftig damit umgehen könnte. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Zunächst werden Vorschläge gemacht, ohne sie direkt zu bewerten. Das ähnelt einem Brainstorming. Dann schauen die Parteien, welche dieser Ideen sind realistisch und erfüllen unsere wichtigsten Bedürfnisse. Daraus werden Lösungen verhandelt und eine Einigung formuliert. Im besten Fall einigen sie sich auf die konkrete Maßnahme. Wer macht was bis wann? Das hält man dann in einer Vereinbarung schriftlich fest. Beispielsweise Schüler A und Schüler B vereinbaren, dass sie in Pausen getrennte Bereiche nutzen und Beleidigungen unterlassen. Sollte einer sich provoziert fühlen, sprechen sie mit der Vertrauenslehrerin. So etwas könnte am Ende schriftlich irgendwo stehen und alle müssen es unterschreiben. Nach der eigentlichen Mediation ist es oft sinnvoll, nach einiger Zeit einen Follow-up-Termin zu machen, um zu überprüfen, ob die Vereinbarungen eingehalten werden und funktionieren. Das wird manchmal als Phase 6 betrachtet, sozusagen eine Nachsorge. Gerade in der Schule könnte das heißen, die Mediatorin, zum Beispiel die Schulsozialarbeiterin, schaut nach 2 Wochen noch einmal bei den Streithähnen vorbei. Läuft alles wie verabredet und das sichert am Ende die Nachhaltigkeit. Ich möchte noch etwas zur Rolle des Mediators ergänzen, was ich bei Phase 1 schon angedeutet habe. Die Mediatorin muss eine bestimmte Haltung einnehmen, nämlich Allparteilichkeit und Lösungsabstinenz. Allparteilichkeit bedeutet, sie steht auf der Seite aller Parteien, also gerade nicht neutral im Sinne von egal, sondern parteiisch, aber für alle zugleich. Praktisch heißt das, sie sorgt dafür, dass jeder fair gehört wird und keiner dominiert. Sie übersetzt vielleicht auch mal, wenn einer sich unglücklich ausdrückt oder bremst jemanden, der zu heftig wird. Lösungsabstinenz heißt, die Mediatorin enthält sich eigener Lösungen. Sie gibt keine Ratschläge wie, also ich würde das ja so lösen. Das erfordert oft Disziplin, gerade wenn man vom Fach ist und 100 Ideen im Kopf hat. Aber in der Mediation gilt, die Lösung kommt von den Parteien. Unsere Aufgabe ist es, den Prozess zu strukturieren und einen sicheren Rahmen für die Gespräche zu schaffen. Genau, und zu diesem Rahmen gehören klare Regeln, zum Beispiel Vertraulichkeit. Alles, was in der Mediation besprochen wird, bleibt unter uns. Oder respektvolle Sprache, keine Beleidigungen und Ausreden lassen. Im Schulkontext gilt aber auch die Regel keine Gewalt, was selbstverständlich zu sein scheint, aber bei hocheskalierten Schülerstreits muss man das manchmal nochmal betonen. Es wird nicht geschubst und geworfen während der Sitzung. Die Mediatorin greift dadurch Moderation ein, wenn gegen Regeln verstoßen wird. Nur mit solchen Regeln fühlen sich alle sicher genug, wirklich offen zu reden. Genau. Ein weiteres Prinzip ist das Prinzip der Eigenverantwortung der Parteien. Sie entscheiden am Ende, ob sie eine Vereinbarung treffen und wie sie aussieht. Mediation ist ergebnisoffen. Es gibt nicht immer eine Einigung. Manchmal stellt man auch fest, dass man sich in bestimmten Rahmen einfach aus dem Weg gehen will. Und auch das kann ein Resultat sein. Wichtig ist, es wird nichts aufgezwungen. Wenn zum Beispiel in einer Schulmediation die beiden Kontrahenten zu keiner vollständigen Lösung kommen, ist das okay. Dann sucht man vielleicht Teilvereinbarungen. Sowas wie, worauf können wir uns zumindest einigen? Das ist ein Unterschied zum Beispiel zum Disziplinarverfahren, wo am Ende irgendwas entschieden wird, egal ob alle einverstanden sind oder nicht. Sehr klar, danke euch. Jetzt speziell im Kontext Schule und Jugendhilfe. Gibt es Besonderheiten der Mediation? Ich denke etwa an Peer-Mediation in Schulen oder Familienmediation in der Jugendhilfe. Ja, durchaus. Also bei der Peer-Mediation, also bei Streitschlichtern in Schulen, das ist ein tolles Konzept. Ältere Schülerinnen und Schüler werden als Konfliktmittler ausgebildet, um bei Streit unter Jüngeren zu helfen. Das wird in vielen Schulen praktiziert. Die Idee dahinter ist, dass Gleichaltrige oft einen besseren Zugang haben und auf Augenhöhe vermitteln. Außerdem lernen die Peer-Mediatoren, also Streitschlichter, selbst enorm viel dabei. Es fördert die gesamte Schulkultur. Studien zeigen, dass Peer-Mediation Teil einer guten Konfliktkultur sein kann und vor allem, wenn es flankiert von sozialem Lernen im Unterricht wird. In der Jugendhilfe gibt es zum Beispiel Mediation in der Familie, wenn es nicht um Scheidung geht, aber um Erziehungskonflikte zwischen Eltern und Jugendlichen. Oder Gruppenkonflikte in Wohngruppen können mediiert werden. Wichtig ist in all diesen Kontexten, man muss die Mediation oft an das Entwicklungsniveau der Beteiligten anpassen. Mit Grundschulkindern mediiert man anders als mit Erwachsenen. Sprache, Dauer der Sitzung, Methoden, etwa mal was malen lassen, spielerische Elemente, all das muss angepasst werden, damit die Kinder sich ausdrücken können. Aber das Prinzip bleibt gleich. Neutral, vermitteln, Perspektiven wechseln, gemeinsam Lösungen finden. Vielleicht noch ein Beispiel, was ich in meinem Praktikum in der Jugendhilfe erlebt habe. Und zwar hatten wir in einer Wohngruppe zwei Jugendliche, die ständig aneinander gerieten. Es ging um die Lautstärke, Raumaufteilung, tausend Kleinigkeiten. Da haben wir eine Mediation gemacht, aber etwas informeller. Wir saßen im Wohnzimmer bei Kakao, haben zuerst mal beide ihre Sicht erzählen lassen und ich habe versucht, ihre Bedürfnisse rauszuhören. Stellte sich heraus, der eine fühlte sich vom anderen respektlos behandelt. Der andere war genervt, weil der erste immer seine Sachen anfasste. Durch das Gespräch haben sie kapiert, was beim anderen los ist. Am Ende haben die beiden Vereinbarungen getroffen, wie zum Beispiel, welche Zeiten sozusagen eine leise Zeit sein wird und dass sie vorher fragen, bevor sie Sachen ausleihen. Das war keine super emotionale Versöhnung, aber es hat geholfen, den Alltag zu entspannen. Das zeigt, Mediation kann sehr praxisnah sein und muss nicht immer streng formal ablaufen, je nach Setting. Das klingt wirklich sehr erfolgreich. Was mich noch interessiert, welche Methoden oder Techniken gibt es innerhalb der Mediation? Ihr habt schon einiges erwähnt. Aktives Zuhören, Zusammenfassen, Fragen stellen. Gibt es da auch einen Werkzeugkoffer für MediatorInnen? Ja, absolut. MediatorInnen nutzen viele kommunikative Techniken, zum Beispiel das aktive Zuhören, wiederholen oder umformulieren, was jemand gesagt hat. Sowas wie, habe ich richtig verstanden, du ärgerst dich, weil? Damit fühlen sich die Personen gehört und eventuelle Missverständnisse werden geklärt. Das Spiegeln von Gefühlen ist auch sehr wichtig. Wenn jemand sehr emotional spricht, kann der Mediator spiegeln. Ich sehe, das macht dich wirklich wütend. So fühlen sich Leute verstanden und es erleichtert oft, dass sie sich beruhigen. Es gibt auch die allparteiliche Zusammenfassung. Die Mediatorin fasst zwischendurch neutral zusammen, was beide Seiten gesagt haben. Ohne Wertung, um einen gemeinsamen Kenntnisstand herzustellen. Wichtig ist es auch, Fragen zu stellen. Offene Fragen, die zur Reflexion anregen. Wie, was ist Ihnen daran besonders wichtig? Oder wie haben Sie das erlebt als... Oder zirkuläre Fragen. Was glauben Sie, warum reagiert der andere so? Das fördert den Perspektivwechsel. Eine Möglichkeit ist auch das Umdeuten, also das Reframing. Negative oder vorwurfsvolle Aussagen sollten dann in positivere Sprache umgesetzt werden. Zum Beispiel, wenn einer sagt, der macht nie was für die Gruppe, könnte der Mediator reframen. Ihnen ist wichtig, dass alle ihren Anteil beitragen, richtig? So wird aus dem Vorwurf ein Bedürfnis, zum Beispiel nach Gerechtigkeit über das man reden kann. Man könnte Gemeinsamkeiten hervorheben. Wenn sich etwas herauskristallisiert, wo beide einer Meinung sind, betont der Mediator das. Sie sind sich also einig, dass sie wieder ruhiger miteinander umgehen wollen. Das schafft ein Kooperationsgefühl. Aufgabe des Mediators oder der Mediatorin ist es auch, das Brainstorming zu moderieren. In der Lösungsphase sorgt der Mediator, die Mediatorin, dafür, dass alle Vorschläge Raum bekommen, ohne sie sofort zu bewerten, und ermutigt die Parteien, kreativ zu sein. Am Ende kommt dann eine Realitätsprüfung. Bei unrealistischen Ideen fragt er vorsichtig nach, wie praktikabel wäre das im Alltag? Was bräuchten Sie, damit das klappt? Damit die Vereinbarung hinterher auch umsetzbar ist. All diese Methoden zielen darauf, die Kommunikation zu verbessern und die Konfliktparteien aus festgefahrenen Denkweisen herauszuholen. Wichtig ist auch die Körpersprache und die Atmosphäre. Als Mediatorin achte ich darauf, eine ruhige und wertschätzende Atmosphäre zu schaffen. Vielleicht die Sitzordnung neutral zu gestalten und nicht die Gegner direkt konfrontativ gegenüber, sondern lieber an einen runden Tisch. Im Schulbereich nutzen wir manchmal greifbare Hilfsmittel, wie zum Beispiel einen Redeball oder einen Stock, dass jeder erkennen kann, dass nur derjenige, der diesen Gegenstand in der Hand hat, gerade reden darf, und die Kids lernen so, wer dran ist, und lernen zuzuhören. Spannend. Man merkt, Mediation ist sowohl Handwerk als auch Haltung. Man braucht Techniken, aber auch eine Grundhaltung des Respekts und Vertrauens in die Fähigkeit der Leute, den Konflikt zu lösen. Schön gesagt. Genau das ist es. Handwerk und Haltung zugleich. MediatorInnen brauchen Beratungskompetenzen, aber eben mit einer anderen Herangehensweise als zum Beispiel ein Coach, weil sie bewusst nicht inhaltlich beraten, sondern den Prozess halten. Das setzt Übung und oft eine spezielle Ausbildung voraus. Okay, jetzt möchte ich noch auf einen Punkt ansprechen, bevor wir zu Praxisbeispielen kommen. Wie erfolgreich ist denn überhaupt eine Mediation? Also was sagen eure Erfahrungen? Funktioniert das meistens? Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, also Freiwilligkeit, richtige Eskalationsstufe, und zwar nicht zu hoch, und alle machen ehrlich mit, dann ist Mediation oft sehr erfolgreich. Die meisten Mediationsparteien finden zumindest eine Verbesserung ihrer Situation, selbst wenn der Konflikt nicht hundertprozentig gelöst wird. Allein das offene Gespräch kann viel bewirken. Vorher reden sie vielleicht gar nicht miteinander oder nur noch in Vorwürfen. Nachher können sie zumindest verstanden auseinandergehen. Gerade in der Schule, wo die Leute weiter miteinander auskommen müssen, ist das Gold wert. Besser eine unvollkommene, einvernehmliche Lösung als eine erzwungene Strafe, nach der halt Groll übrig bleibt. Das belegen auch Evaluationsstudien. In Schulen, die Mediation eingeführt haben, berichten viele Beteiligte von einer Verbesserung der Streitkultur und einem Rückgang von Gewalt- und Mobbingfällen. Ja, und selbst wenn man mal keine Vereinbarung erzielt, hat man durch die Mediation oft zumindest Klarheit geschaffen. Manchmal stellt sich heraus, die Parteien sind nicht bereit, sich zu einigen. Dann weiß man das aber und kann andere Schritte einleiten. Dann kann man zum Beispiel eine Versetzung in eine andere Klasse oder eine räumliche Trennung anstreben. Und vielleicht noch, in professionellen Kontexten wird Mediation mittlerweile sehr geschätzt, weil sie nachhaltig ist. Sie adressiert die Ursachen statt nur die Symptome. Und sie entlastet auch Institutionen. Wenn Schüler ihre Konflikte mediiert lösen, muss der Rektor weniger Sanktionen aussprechen. Wenn Familien in der Jugendhilfe mediative Hilfe bekommen, muss nicht alles vorm Richter landen. In einigen Ländern ist Mediation ein fester Bestandteil der Konfliktbearbeitung. Stichwort Streitkultur. In Deutschland hat das seit den 1990ern aufgeholt. Wir haben heute eine richtige Mediationsbewegung. Danke euch. Das klingt sehr positiv. Natürlich erfordert das Engagement und auch eine gewisse Konfliktbereitschaft aller. Aber die lässt sich ja vielleicht durch präventive Arbeit fördern. Deswegen lasst uns von der Theorie in die Praxis übergehen. Wie sieht Konfliktmanagement und Mediation im echten Leben in Schule und Jugendhilfe aus? Wir haben ja versprochen, einige Beispiele und Tipps zu geben. Dani, magst du vielleicht mit einem Beispiel aus deiner Erfahrung anfangen? Sehr gern. Nehmen wir ein Beispiel aus der Schule, konkret zum Thema Mobbing. Das ist leider sehr häufig. In einer dritten Klasse gab es einen Schüler, nennen wir ihn mal Roland. Roland war schwach in Deutsch und Mathe, aber handwerklich sehr begabt. Anfangs war in der Klasse gut integriert. Gerade beim Basteln oder Spielen wollte ihn jeder einfach dabei haben, weil er so geschickt war. Doch als in der dritten Klasse die Noten eingeführt wurden, sprachen sich seine schlechten Zensuren herum. Einige Mitschüler begannen ihn nach jeder Klassenarbeit vor der ganzen Gruppe zu fragen: Welche Note hast du denn? In einem hämischen Ton. Man kann sich vorstellen, wie demütigend das für Roland war. Er reagierte zunehmend mit Wutanfällen, wurde richtig aggressiv vor Hilflosigkeit. Das hat die anderen Kinder aber eher amüsiert. Sie hatten ihren Spaß, weil er genau so ausrastete, wie sie es halt provoziert hatten. Dadurch geriet Roland immer mehr in die Außenseiterrolle. Seine Überreaktion, verständlich aus seiner Sicht, er fühlte sich ja bloßgestellt, machten es leider noch schlimmer, weil die anderen ihn dafür nur noch mehr hänselten. Und dann haben sie halt gesagt: Guck mal, er flippt halt schon wieder aus. Und hier hatten wir einen klassischen eskalierten Beziehungskonflikt mit Mobbing-Charakter. Der Konflikt war heiß auf Seiten von Roland, der die Wut verspürt hat, verständlicherweise, und teilweise kalt auf Seiten der Klasse. Sie taten vordergründig unschuldig, aber zogen im Hintergrund die Fäden. Oha, das ist ein harter Fall, aber leider nicht untypisch. Und wie seid ihr damit umgegangen? Wichtig war zunächst Intervention auf Schulebene. Die Lehrerin und ich als Schulsozialarbeiterin haben natürlich gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Unser erster Schritt war, mit Roland vertraulich zu sprechen, um seine Perspektive zu hören und dann mit der Klasse zu arbeiten. In diesem Fall haben wir zwei Dinge kombiniert: Konfliktbearbeitung und Prävention. Zuerst haben wir in der Klasse einen Klassenrat außer der Reihe gemacht, um über das Thema Noten und Respekt zu sprechen, ohne direkt mit dem Finger auf die Täter zu zeigen. Wir haben die Klasse dahin geleitet, zu erkennen, dass das ständige Fragen nach Rolands Note eigentlich ziemlich gemein ist. Da kam tatsächlich Einsicht bei einigen. Parallel habe ich mit den Hauptakteuren, den Anführern, in einem Einzelgespräch gearbeitet. Teilweise nutzen wir da den sogenannten No-Blame-Ansatz, ohne Schuldzuweisung Lösung suchen und alle einbinden, um den Gemobbten zu helfen. Das führte dazu, dass die Klassengemeinschaft Regeln aufstellte: keine Notenvergleichsfragerei mehr, respektvoller Umgang. Und die Peer-Mediatoren unserer Schule haben in den Pausen ein Auge auf die Klasse gehabt, um einzugreifen, falls es doch wieder zu Hänseleien kam. Und wir haben Roland gestärkt. Er bekam zum Beispiel Verantwortung im Werkunterricht übertragen, wo er glänzen konnte, um sein Selbstwertgefühl zu heben. Tatsächlich haben wir es so geschafft, dass Roland langsam wieder Anschluss fand. Ein Schlüsselmoment war, als einer der früheren Mobber sich im Klassenrat bei Roland entschuldigt hat. Das kam aus dem Prozess heraus ungezwungen. Man merkte, einigen war es echt peinlich, was sie gemacht haben, nachdem sie begriffen haben, wie es Roland ging. Toll, das klingt nach einer gelungenen Konfliktbearbeitung. Hier wurden ja verschiedene Methoden kombiniert: präventive Aufklärung, gruppenbezogene Mediation, also den Klassenrat zu moderieren, Einzelintervention mit den Tätern und Empowerment für das Opfer. Dieses ganzheitliche Vorgehen ist bei Mobbing tatsächlich Stand der Dinge. Nur so kann man diesen kalten und heißen Konfliktmix auflösen. Genau, beim Mobbing muss man ein System behandeln, nicht nur zwei Personen. Dein Beispiel zeigt, Konfliktmanagement heißt oft mehrere Ebenen bedienen. Individuell mit den Beteiligten reden, gruppenbezogen moderieren, Regeln entwickeln. Es freut mich zu hören, dass Peer-Mediation und Klassenrat da eine Rolle gespielt haben. Studien haben ja gezeigt, dass an Schulen, die systematisch Programme zum sozialen Lernen durchführen, auch die Peer-Mediation erfolgreicher ist. Man sensibilisiert die Klasse über die Jahre für konstruktive Konfliktbearbeitung. Und dadurch funktioniert es besser, wenn Konflikte dann aktiv angegangen werden. Vielleicht kann ich ein anderes Beispiel aus der Jugendhilfe einbringen. Stellen wir uns einen Konflikt in einer offenen Jugendeinrichtung vor. Zwei befreundete Mädchengruppen geraten aneinander, weil Gerüchte in WhatsApp kursieren. Die eine Seite behauptet, einer aus der anderen Clique hätte etwas Lästerhaftes über sie gesagt. Das schaukelt sich hoch, irgendwann gibt es einen lautstarken Streit im Jugendzentrum. Hier hatten wir also ein Gemisch aus Beziehungskonflikt, Freundinnen fühlen sich verraten, und Wertekonflikt. Also da geht es dann um Loyalität und Ehrgefühl. Wir haben als Sozialarbeiter erstmal die Gruppen getrennt und mit jeder Clique einzeln gesprochen, um die Gemüter zu beruhigen. Dann haben wir einen Mediationstermin angesetzt am nächsten Tag, in einem geschützten Raum. Interessanterweise kamen die Mädels auch wirklich. Sie wollten es klären, weil ihnen die Freundschaft wichtig war. In der Mediation, wir waren zu zweit als Co-Mediatoren, was manchmal gut ist bei Gruppenkonflikten, kam heraus, dass vieles auf Missverständnissen beruhte. Eine hatte etwas salopp in einem Status gepostet. Die andere bezog es auf sich. Dritte trugen es falsch weiter. Klassisches Teenie-Drama. Unter unserer Moderation haben sie das entwirrt. Es flossen auch Tränen, weil Gefühle verletzt waren. Am Ende haben sie sich ausgesprochen und wir vereinbarten Regeln. Zum Beispiel keine klärenden Gespräche via Chat führen, sondern persönlich. Und wenn Gerüchte auftauchen, direkt die Person fragen, bevor man losschimpft. Hier war toll zu sehen, nach der emotionalen Aussprache in der Erhellungsphase, wo alle mal sagen konnten, wie sie sich gefühlt haben, fiel die Anspannung sichtlich ab. Plötzlich haben die Jugendlichen wieder zusammen gescherzt. Die Lösungen kamen dann fast von allein. Sie haben sogar zusammen formuliert, was sie besser machen wollen. In der nächsten Woche haben sie gemeinsam ein Plakat in der Einrichtung aufgehängt mit unsere Kommunikationsregeln, was auch andere Jugendliche mitbekamen. So wurde aus dem Konflikt gleich eine Lerngelegenheit für die gesamte Gruppe. Das ist ein super Beispiel, was zeigt, dass Jugendliche mit Anleitung sehr wohl in der Lage sind, Konflikte zu lösen, wenn man ihnen nur den Raum gibt. Und es illustriert, Konflikte können Zusammenhalt schaffen, wenn man sie bearbeitet. Deine Mädchenklicken waren vermutlich hinterher enger befreundet als vorher, weil sie zusammen diese Krise gemeistert haben. Das deckt sich ja mit dem, was Schwarz sagte. Konflikte können Gemeinsamkeit und Einheit herstellen, wenn man sie sinnvoll bearbeitet. Ja, das passt schön. Jetzt würde ich gerne ein paar Tipps herausarbeiten. Aus euren Beispielen höre ich schon einiges heraus. Frühes Eingreifen, alle Beteiligten einbeziehen, offene Aussprachen ermöglichen, Präventionsregeln aufstellen. Vielleicht systematisieren wir das mal. Was könnte jede Fachkraft in Schule und Jugendhilfe anders machen, um Konflikte effektiv zu managen? Ja, da haben Dani und ich schon ein paar Tipps zusammengetragen. Mein erster Tipp wäre, dass man Konflikte nicht ignoriert, sondern aktiv angeht. Möglichst früh. Je länger man wartet, desto mehr eskalieren viele Konflikte. Das Stufenmodell lässt grüßen. Das heißt, wenn ich als Lehrkraft merke, da braut sich was zusammen, auch wenn es noch kein Drama ist, sollte ich lieber proaktiv ein Gespräch anbieten oder moderieren, statt zu hoffen, es erledigt sich von selbst. Oft haben kleine Spannungen die Tendenz zu wachsen, wenn man sie ignoriert. Genau, und mein zweiter Tipp wäre, die richtige Methode für den Konflikt wählen. Nicht jeder Konflikt braucht sofort eine große Mediation mit externer Person. Manchmal reicht ein geleitetes Gespräch unter vier Augen. Zum Beispiel der Lehrer vermittelt kurz zwischen zwei Schülern, die sich gestritten haben. Bei Gruppenkonflikten bieten sich wiederum moderierte Klassenrunden oder Workshops an. Und wenn man selbst Teil des Konflikts ist, sollte man nicht versuchen, ihn allein zu moderieren. Dann lieber eine neutrale Kollegin bitten. Also Konflikt einschätzen, und zwar den Eskalationsgrad, Beteiligte und Themen und dann das passende Vorgehen wählen. In einer Schule kann es hilfreich sein, ein Konfliktmanagementsystem zu haben. Zum Beispiel festlegen, ab wann ein Konflikt an die Schulsozialarbeit gegeben wird, wann die Schulleitung involviert wird, wann Eltern dazu geholt werden und so weiter. Einige Schulen haben da richtige Ablaufpläne, was ich sinnvoll finde, um Klarheit zu haben. Tipp Nummer 3 wäre es, die Haltung zu beachten, Empathie und Fairness zu zeigen. Wer immer in einem Konflikt vermittelt, sollte versuchen, Verständnis für beide Seiten zu zeigen, auch wenn man innerlich vielleicht eine Seite besser versteht. Die Konfliktparteien sollen spüren, der oder die vermittelt für uns alle. Gerade in der sozialen Arbeit ist es wichtig, dass KlientInnen sehen, wir haben kein Lieblingskind oder keinen Buhmann. Dazu gehört auch, nicht zu urteilen. Das fiel mir in meiner Anfangszeit schwer, wenn zum Beispiel jemand offensichtlich Mist gebaut hat. Aber in der Mediation oder Schlichtung geht es erstmal ums Verstehen, nicht ums Richten. Das heißt nicht, dass wir Verhalten gutheißen. Aber wir verurteilen die Person nicht, sondern arbeiten mit ihr an einer Verbesserung. Diese wertschätzende, allparteiliche Haltung schafft einen Raum, in dem die Beteiligten sich öffnen. Und wie schon erwähnt, Sprache bewusst einsetzen. Keine Schuldzuweisungen von unserer Seite, sondern neutral formulieren. Vielleicht mal Humor einfließen lassen, wenn passend, um Spannung rauszunehmen. Genau, und dann hätte ich noch den Tipp Nummer 4, und zwar Kompetenzen aufbauen bei sich und bei anderen. Als Fachkraft lohnt es sich, Fortbildungen in Konfliktmoderation oder Mediation zu machen. Viele soziale Einrichtungen bieten das an. Einige Schulen haben Lehrkräfte mit Mediationsausbildung. Und das Wissen darum, wie man ein schwieriges Gespräch strukturiert, ist einfach Gold wert. Gleichzeitig sollte man auch die Konfliktfähigkeit der Zielgruppe fördern. In Schulen nennt sich das oft Konfliktpädagogik oder soziales Lernen. Beispielsweise Rollenspiele mit Schülern, Training in Ich-Botschaften senden, Empathieübungen. All das präventative Training zahlt sich dann aus. Es gibt Programme wie Erwachsenwerden oder Faustlos, die genau das vermitteln. Wenn Schüler früh lernen, wie man friedlich Konflikt löst, treten viele erst gar nicht so eskalierend auf. Und der letzte Tipp, der Tipp Nummer 5, ist eine Prävention durch eine positive Konfliktkultur. Das knüpft an Tipp 4 von Dani an. Das schafft Strukturen, in denen regelmäßig über Zusammenarbeit, Gefühle und Demokratie gesprochen wird. Ein Beispiel: Eine Schule führt Klassenregeln ein, die von den Schülern mitgestaltet sind. Das fördert das Verantwortungsgefühl. Oder man etabliert einen festen wöchentlichen Stuhlkreis für was lief gut oder was lief schlecht diese Woche, damit Konflikte sich gar nicht lange anstauen, sondern Ventile bekommen. In Jugendzentren kann man Workshops zur Gewaltprävention machen oder Projekte, die Zusammenhalt fördern, zum Beispiel gemeinsame Sportturniere oder Teamaufgaben. All das wirkt vorbeugend. Die Entwicklung einer guten Schulkultur hängt wesentlich vom kontinuierlichen Einsatz in solchen Bereichen ab. Man sagt, Prävention ist ein Prozess. Kein Zustand. Also immer wieder dranbleiben. Das ist sehr wichtig. Prävention ist sicherlich besser als Nachsorge, zumindest wo sie möglich ist. Vielleicht noch ein Tipp aus Leitungsperspektive. Unterstützung von oben organisieren. Eine Schul- oder Einrichtungsleitung sollte Konfliktmanagement zur Priorität machen und entsprechende Ressourcen bereitstellen, sprich Zeit, Fortbildung, vielleicht feste AnsprechpartnerInnen. Wenn das Thema offiziell gewertschätzt wird, ziehen alle eher mit. Es gibt ja auch externe Stellen, zum Beispiel Beratungsstellen für Schulmediation oder kommunale KonfliktberaterInnen. Nicht zögern, solche Hilfen zu holen, wenn man merkt, ein Konflikt übersteigt die eigenen Möglichkeiten. Und noch ein Tipp, speziell für die persönliche Rolle. Reflexion und Supervision sind unfassbar wichtig. Wer viel mit Konflikten arbeitet, sollte seine eigenen Gefühle und Trigger kennen. Es kann leicht passieren, dass man sich von einer Konfliktdynamik mitreißen lässt. Vielleicht sympathisiert man zu sehr mit einer Seite oder wird selbst wütend. Da hilft es, sich im Team auszutauschen oder eine Supervision zu nutzen, um das eigene Konfliktverhalten zu reflektieren. Denn als Vermittlerin sollte man so neutral wie möglich bleiben. Das geht besser, wenn man sich seiner eigenen Muster bewusst ist. Und zuletzt Geduld haben und Erfolge feiern. Nicht jeder Vermittlungsversuch klappt sofort perfekt. Und das ist okay. Wichtig ist dran zu bleiben. Wenn ein Konflikt gelöst wurde, sei es noch so klein, sollte man das ruhig mal hervorheben. Schaut mal, das habt ihr jetzt super gelöst, ohne euch zu beschimpfen. Damit lernen alle, dass sich der Aufwand lohnt. Eine Kultur der positiven Verstärkung hilft, dass Konfliktmanagement im Alltag verankert wird. Vielen Dank. Das sind eine Menge wertvoller Tipps. Ich höre heraus, aktiv werden, fair bleiben, Kompetenzen fördern, Strukturen schaffen. Dann ist man auf einem guten Weg. Bevor wir schließen, noch eine Frage, die wir explizit beantworten wollten. Warum sollte man sich als Sozialarbeiterin oder Lehrkraft überhaupt mit Konfliktmanagement auseinandersetzen? Ich glaube, vieles davon haben wir schon impliziert gesagt. Aber vielleicht können wir es in einem Satz zusammenfassen. Ich versuch's mal. Einfach weil Konfliktmanagement zum Kern unseres Berufs gehört. Wir arbeiten mit Menschen und wo Menschen zusammen sind, gibt es Konflikte. Seien es kleine Reibereien oder große Krisen. Wenn wir gelernt haben, Konflikte konstruktiv zu handhaben, können wir Spannungen abbauen, Beziehungen verbessern und ein Klima schaffen, in dem Lernen und positive Entwicklung möglich sind. Ohne diese Fähigkeiten riskieren wir, dass Konflikte eskalieren und Schaden anrichten. Bei den Menschen, bei denen wir arbeiten, aber auch im Arbeitsumfeld. Außerdem können wir durch gutes Konfliktmanagement dazu beitragen, dass Konflikte ihr produktives Potenzial entfalten. Wie wir sagten, Konflikte können Fortschritt bringen, Kreativität freisetzen, Dinge verändern. Sozialarbeit lebt ja davon, Veränderungen zum Besseren anzustoßen. Ein gut gelöster Konflikt kann zum Beispiel dazu führen, dass eine Klasse enger zusammenwächst oder dass eine Familie neue Kommunikationsmuster lernt. Das sind nachhaltige Wirkungen. Super zusammengefasst. Konfliktmanagement ist also nicht nur Problembewältigung, sondern eigentlich eine Schlüsselkompetenz, um überhaupt erfolgreich pädagogisch und sozialarbeiterisch arbeiten zu können. Wir nähern uns nun dem Ende unseres Podcasts. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Ich denke, ich fasse jetzt mal die wichtigsten Punkte noch einmal kurz zusammen. Also, Konflikte sind unvermeidlich, aber man kann sie konstruktiv nutzen. Ein Konflikt bedeutet, dass mindestens eine Partei eine unvereinbare Differenz spürt und sich beeinträchtigt fühlt. Konflikte sind nicht per se schlecht. Sie können Veränderungen anstoßen, wenn man richtig damit umgeht. Es gibt verschiedenste Konfliktarten. Von Bedürfnis- und Verteilungskonflikten über Beziehungs- und Fährtekonflikte bis hin zu Rollenkonflikten. Wichtig ist, hinzuschauen, was hinter dem Konflikt steckt. Oft gibt es verborgene Themen, wie das Eisbergmodell gezeigt hat. Konflikte können sich offen als heiße Konflikte oder verdeckt als kalte Konflikte zeigen. Konfliktmanagement heißt, diese Konflikte bewusst anzugehen, zu steuern und nach Lösungen zu suchen. Sei es durch Gespräche, Regeln oder Vermittlung. Dabei gilt es, verschiedene Methoden der Konfliktlösung zu beachten. Direkte Verhandlung, Vermeidung, Durchsetzen, Nachgeben, Kompromiss, Zusammenarbeit oder das Hinzuziehen Dritter, wie Mediation, Schlichtung oder sogar das Gericht. Unser Ziel in der sozialen Arbeit ist meist, kooperative Lösungen, also eine Win-Win-Lösung, zu fördern, anstatt einseitige Sieg-Niederlage-Situationen hervorzubringen. Ein zentrales Werkzeug ist die Mediation, eine freiwillig geführte Vermittlung durch eine neutrale Person. In der Mediation durchlaufen die Parteien typischerweise die Phasen Gesprächsregeln und Themensammlung, Darstellung und Klärung des Konflikts, sprich Perspektiven austauschen, Hintergründe feststellen, Ideen sammeln und Lösungen verhandeln und Vereinbarungen treffen. Die Mediatorin achtet auf Fairness, Allparteilichkeit und verzichtet darauf, eigene Lösungen vorzugeben. So können die Konfliktparteien eine Lösung erarbeiten, die für alle akzeptabel ist. Besonders in Schulen und sozialen Einrichtungen hat sich Mediation, etwa als Peer-Mediation oder in Teamkonflikten, bewährt und wird in vielen Ländern als wichtige Konfliktbearbeitungsmethode gefördert. Beispiele haben wir gehört. Beim Mobbing in der Schule muss man systematisch vorgehen, betroffene SchülerInnen stärken, die Gruppe sensibilisieren, Regeln gegen Ausgrenzung einführen und gegebenenfalls Schlichtungsgespräche führen. In unserem Beispiel konnte so ein Außenseiter schrittweise wieder integriert werden, weil die Klasse verstand, was ihr Verhalten angerichtet hat und gegengesteuert hat. Ein anderes Beispiel aus der Jugendhilfe zeigte, wie eine Mediation zwischen zwei Klicken Missverständnisse klärte und am Ende die Freundschaft sogar gestärkt hat, inklusive gemeinsamer Kommunikationsregeln als Ergebnis. Wir haben euch viele Tipps für den Alltag genannt, Konflikte früh erkennen und ansprechen, den richtigen Rahmen zur Bearbeitung wählen, vom moderierten Gespräch bis zur formellen Mediation, je nach Konflikt, eine wertschätzende und unparteiische Haltung einnehmen, sich selbst fortbilden und die Konfliktfähigkeit der KlientInnen fördern, zum Beispiel durch Trainings- und Präventionsprogramme. Wichtig ist auch, dass Institutionen und Konfliktmanagement unterstützen, eine Kultur schaffen, in der Streit nicht unter dem Teppich gekehrt wird, sondern konstruktiv ausgetragen und natürlich als SozialarbeiterInnen oder Lehrkraft selbstreflektiv bleiben, um in Konflikten professionell vermitteln zu können. Ich denke, wir konnten deutlich machen, Konfliktmanagement und Mediation sind im Schul- und Jugendhilfebereich keine Luxusthemen, sondern elementar für ein gutes Miteinander und für den Erfolg pädagogischer Arbeit. Wer diese Kompetenz hat, kann Konflikte wenden. Weg von Eskalation und Verletzung hin zu Verständnis und Lösung. Und noch ein persönliches Fazit von mir. Sich mit Konfliktmanagement zu befassen, lohnt sich nicht nur für die Qualität der Arbeit, sondern es entlastet auch einen selbst. Es ist so erfüllend zu sehen, wenn aus Chaos wieder Ordnung wird, aus Feindschaft vielleicht sogar wieder Freundschaft oder zumindest Respekt. Als Sozialarbeiterin fühle ich mich einfach wirksamer, wenn ich nicht vor Konflikten zurückschrecke, sondern Werkzeuge habe, sie anzugehen. Wunderschön gesagt, danke dir. Damit sind wir am Ende unserer Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Dani und Lisa, für eure fachkundigen Einblicke und praktischen Tipps. Sehr gern, es hat mir echt Spaß gemacht. Ja, danke auch von mir und allen Zuhörenden viel Erfolg beim Umsetzen einer konstruktiven Konfliktkultur. Danke an alle, die zugehört haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit Kolleginnen und Kollegen. Bleibt konfliktfähig und bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast. Auf Wiederhören!